Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Omega. Im inneren Reichtum ankommen. Von Rüdiger Dahlke und Veit Lindau. Prolog. Mangel ist eine Lüge. Wer auch immer du bist, der das jetzt gerade hört. Völlig unabhängig von deiner Herkunft, deinem Beruf, deinem Kontostand, Reichtum ist dein Geburtsrecht. Mangel ist nicht real. Mangel ist immer ein Irrtum in unserem Geist. Es ist Zeit, dich zu erinnern. Zeit, den Irrtum zu korrigieren, deinen Geist zu befreien und deinen Reichtum innen und außen zu erfahren und dann großzügig mit der Welt zu teilen. Du bist kein Durstender. Du bist die Quelle.